Fräulein, verbinden Sie mich mit Dr. Lefebvre. Nummer? Na, warten Sie mal. 127. Ja, und bitte schnell, es ist wichtig. Und jetzt ist Gendarme Martin unterwegs, um mich zu suchen. Ja. Mit dem Dienstwagen? Mit dem Fahrrad. Kurz bevor Sie gekommen sind. Na schön, dann müssen wir eben ohne ihn weg. Hallo. Bei Dr. Lefebvre? Hier spricht Kommissar Leroux. Rufen Sie mir mal den Doktor an den Apparat. Ah, Entbindung. Können Sie ihn doch nicht telefonisch erreichen? Na gut, gut. Also, wenn er wieder zurück ist, dann soll er gleich nach Quatre Bras hinauskommen, zu den Bridons. Nach Quatre Bras? Ja, das ist der Hof der Bridons. Ja, und zwar sofort. Ob Ihre Schwester tot ist, kann ich zur Not auch noch feststellen. Ich bin so erschrocken gewesen, wie ich sie gesehen habe. Wie sie so dagelegen hat. Ja, ja. Kommen Sie, Catherine. Wir fahren gleich zu Ihnen hinaus. Ein Glück, dass Martin nicht den Dienstwagen genommen hat. Dienstwagen. Hört sich nach wer weiß was an. War aber nur ein alter, klappriger Citroën. Längst reif für den Schrotthändler. Ach so, die Bridons. Das muss ich Ihnen ja noch erzählen. Quatre Bras, wissen Sie, das ist auch so ein Bauernhof in unserer Gegend. Eine Meile quer über Feld von Ronceau entfernt. Der Fahrweg macht allerdings einen großen Bogen. Ja, der alte Bridon und seine Frau, die hatten es verstanden. Quatre Bras war ein schöner Besitz. Vor 5 Jahren waren sie weggestorben, kurz hintereinander. Nun gehörte der Hof ihren 3 Kindern. Naja, Kinder, sagt man so. Schon recht ausgewachsene Kinder, die 3. Catherine Bridon war die Älteste, die jetzt neben mir im Wagen saß, Mitte 40. Sah aber älter aus, mit den vielen Falten im Gesicht, ganz klein und schmächtig. Ihr Bruder Pierre war 3, 4 Jahre jünger als sie. Ein richtiger Bauer, groß und breitschultrig. Ganz das Gegenteil von Catherine. Meist von früh an auf dem Feld. Ja, und schließlich noch Célestine, die jüngste von den 3 mit ihren 40 Jahren. Man sah sie kaum in Ronceau, höchstens mal an Feiertagen in unserer Kirche. Wissen Sie, die Arme hatte mit 7 Jahren Kinderlähmung gehabt und konnte nur mühsam an Krücken gehen. Und jetzt nicht einmal mehr das. Jetzt war sie tot. Ermordet. Wenn das stimmte, was Catherine mir da gesagt hatte. Hören Sie mal, Catherine. Woher wissen Sie überhaupt, dass Ihre Schwester ermordet wurde? Das habe ich gesehen. Und das werden Sie auch sehen. Wie haben Sie sie denn gefunden? Und wann? Reden Sie doch! Ja, ich bin auf dem Feld gewesen, die Stoppeln unterpflügen. Zusammen mit den Raymonds, Sie wissen doch, unsere Nachbarn. Dann ist es zu dunkel geworden, der Regen hat angefangen. Ich bin auf den Hof zurück. Erst habe ich das Pferd in den Stall gebracht und abgerieben. Dann bin ich hinauf zu Célestine. In ihrem Fenster ist kein Licht gewesen. Hab mir gedacht, vielleicht schläft sie. Auf den Strümpfen bin ich die Treppe hinauf. Ganz vorsichtig habe ich die Tür aufgemacht und das Licht angeknipst. Ganz leise. Und dann hat sie dagelegen. Ich kann es nicht sagen. Sie werden ja sehen. Célestine war schon tot? Ich habe nach dem Herzschlag gehorcht. Aber da ist nichts mehr zu hören gewesen. Auch kein Atem. Wann war das, als Sie Ihre Schwester so fanden? Wann das war? Ich habe nicht nach der Uhr gesehen, aber... Warten Sie. Gegen 6:45 war ich auf der Polizei... Und über die Felder brauche ich nach Ronceau eine knappe Viertelstunde.

Ja, fragen Sie doch Moreau. Wer ist Moreau? Der Schaffner vom Bus. Ja, den fragen Sie nur, Herr Kommissar. Und fragen Sie ihn auch, ob Pierre nicht mit dem früheren Bus gekommen ist. Mit dem, der schon um 5:30 hier ankommt. Wie lange braucht man von der Haltestelle bis hierher zum Hof? Der kürzeste Weg ist über die Felder. Eine Viertelstunde braucht man das schon. Du schaffst es in 10 Minuten. Aber nicht im Dunkeln. Jetzt habe ich aber genug, du. Noch ein Wort und ich vergesse mich. Lass mich los! Du sollst mich loslassen! Ja! Seien Sie doch vernünftig! Entschuldigen Sie schon, Herr Kommissar. Aber dieses Biest, das treibt einen doch dazu. Gleich darauf kam Dr. Lefebvre. Und dann kam der Gendarme Martin angeradelt. Ich gab ihm den Auftrag, Célestines Zimmer bis zur Ankunft der Mordkommission zu bewachen. Der Doktor konnte nicht viel Neues verraten. Irgendwann zwischen 6 und 7 war der Tod eingetreten. Genauer wollte er sich nicht festlegen. Ich nahm ihn beiseite, ob es Catherine gewesen sein könnte. Ausgeschlossen. Die Würgemale am Hals der Toten, die schwere Eisenstange? Nein, ein Mann war der Täter gewesen. So einer wie Pierre. Und dabei sah er mich bedeutsam an. Mit dem alten Citroën klapperte ich nach Anceau zurück. Zum Glück hatte wenigstens der Regen aufgehört, als ich zur Endhaltestelle ging, um den Bus aus Amiens zu erwarten. Hallo. Was ist? Meinen Sie mich? Sind Sie Moreau? Wenn Sie weiter nichts wissen wollen. Ah, Herr Kommissar Leroux. Ja, wir kennen uns, wenn ich auch Ihren Namen nicht wusste. Sie sind also Moreau. Ja. Ich hätte da ein paar Fragen an Sie. Bitte, wenn es nicht zu lange dauert. In 5 Minuten fahre ich nach Amiens zurück und bei mir heißt es pünktlich sein. Also machen wir es kurz. Sie kennen Pierre Bridon? Pierre? Den Bären? Wir nennen ihn nämlich so, weil... Also Sie kennen ihn? Ja. Können Sie sich erinnern, ob er heute irgendwann mit Ihrem Bus von Amiens hierher gefahren ist, nach Anceau? Irgendwann? Das kann ich Ihnen sogar auf die Minute sagen. Er war in dem Bus, der um 6.25 Uhr hier ankam. Kurz nach 6 fuhren wir von Amiens los und da saß Pierre auf dem Platz an der Tür. Und hier an dieser Haltestelle, da ist er dann ausgestiegen. Um 6.25 Uhr? Um 6.26 Uhr, falls es auf die Minute ankommt. Kann es nicht schon ein Bus früher gewesen sein, um 5:30 Uhr? Ausgeschlossen. Sind Sie so sicher? Sehen Sie, Herr Kommissar, ist ganz einfach. Ich fahre in dieser Woche die Nachtschicht. Und der Bus, der um 6 Uhr von Amiens abfährt, das ist der erste in meiner Schicht. Und der trifft 6.25 Uhr hier ein? Heute war es 6.26 Uhr. Weiß ich zufällig ganz genau. Herr Lavertis fragte mich nämlich beim Aussteigen nach der Zeit. Lavertis, der Notar. Naja, ich kenne ihn. Der müsste dann doch auch bezeugen können, dass Pierre Bridon in dem Bus war. Na sicher. Stieg gleich nach Pierre aus. Ich glaube sogar... Ja, die beiden sind dann noch zusammen ein Stück die Straße runtergegangen. Sie irren sich bestimmt nicht. Das ist sehr wichtig, mein Lieber. Fragen Sie doch Herrn Lavertis. Herr Verflix ist ja schon wieder soweit. Wenn ich auch keinen Fahrgast habe, aber Fahrplan ist Fahrplan. Wiedersehen, Herr Kommissar. Wiedersehen und danke für die Auskunft. So, nun wusste ich's. Pierre konnte also nicht der Mörder gewesen sein, wenn sich der Busschaffner nicht doch mit seinen Zeitangaben getäuscht hatte. Aber danach sah es nicht aus. Das Herumstehen in dem kalten Wetter hatte mir einen Schüttelfrost eingebracht. Schöne Bescherung. Aber einen Weg musste ich noch erledigen. War nur ein paar Schritte bis zum Haus von Lavertis. Und ich hatte Glück. Er war da. Störe ich, Herr Lavertis? Oh, Herr Kommissar, ein unerwarteter Besuch. Sie stören durchaus nicht. Mein Abendessen habe ich hinter mir. Wollen Sie nicht ein Glas Tee mit mir trinken? Bitte nehmen Sie doch Platz. Sie sehen aus, als ob Sie etwas Warmes gebrochen können, mein Lieber. Oh, danke. Mhm. Bitte recht heiß. Mir steckt da was in den Knochen. Ja, bitte. Hoffentlich. Ist das nicht die Grippe? Hm? So, bedienen Sie sich bitte. Da steht Rum, da steht Zucker. Ja. Und was führt Sie zu mir? Aber ich sage Ihnen gleich, Klientengeheimnisse verrate ich nicht. Es gibt so etwas wie eine Schweigepflicht. Das tut gut. Es ist gar nichts Berufliches. Nur die Bestätigung einer Aussage. Sie kamen heute Abend mit dem Bus aus Amiens. Wie an jedem Abend. Ich habe mein Notariatsbüro in Amiens. Zu einem Auto reicht das nicht. Also fahre ich mit dem Bus nach Hause. Können Sie sich noch erinnern, mit welchem Bus? Das sieht doch einer wie der andere aus, ich bitte Sie. Ich meine, wann Ihr Bus hier ankam. Hier in Ronceau? Hm. Warten Sie mal. Ich fahre mal mit diesem, mal mit jenem. Heute? Ja, mit dem Bus um 6.25 Uhr. Ich weiß das so genau, weil ich den Schaffner nach der Zeit fragte. Kein Zweifel möglich? Ein Notar weiß, was er sagt. Und wer war noch im Bus außer Ihnen? Viele waren wir nicht bei dem Wetter. Da war Frau Ravert mit ihrer Tochter, Pierre Brodin. Und ich glaube, unser Tierarzt. Ja, unser Tierarzt war noch dabei. Sie kennen Pierre Brodin? Ich bitte Sie. Seit 10 Jahren bin ich der Anwalt und Rechtsberater der Brodins. Führe ihre Geschäfte und schließe die Pachtverträge ab. Oh, das ist interessant. Das wusste ich nicht. Doch, seit die Eltern starben. Ich hatte damals die Erbschaft abzuwickeln und bin seitdem so etwas wie ein Vermögensverwalter. Dann werden Sie jetzt wieder viel zu tun bekommen. Wieso? Heute Abend zwischen 6 und 7, vor knapp 2 Stunden wurde Célestine Bridon ermordet. Nein. Doch. Ich habe ja die ehrenvolle Aufgabe, bis zum Eintreffen der Mordkommission den Fall zu untersuchen. Was denn? Tatsächlich ermordet? Ja, wie denn? Erschossen? Vergiftet? Gewürgt. Und mit einer Eisenstange erschlagen. Um Himmels Willen. Jetzt verstehe ich. Deshalb erkundigten Sie sich nach Pierre Bridon. Haben Sie ihn in Verdacht? Wenn Sie ihn im 6.25 Uhr Bus gesehen haben, dann kann er es nicht gewesen sein. Na, nicht nur gesehen. Wir gingen noch ein Stück die Straße entlang, bis er in den Feldweg einbog, der nach Quatre Bras führt. Wie lange geht man dorthin, über den Feldweg? Nach Quatre Bras? Hm. Ich bin den Weg oft gegangen, eigentlich jeden Monat. Unter einer Viertelstunde habe ich es nie geschafft. Also, Sie sagen, Pierre kann es nicht gewesen sein. Dann vielleicht, aber bitte lachen Sie mich nicht aus. Dann vielleicht Catherine? Célestines Mörder war ein Mann. Das steht fest. Aber warum Catherine? Wie kommen Sie darauf? War ihr die dritte Erbin so sehr im Wege? Die dritte Erbin? Catherine, Pierre und Célestine, das waren doch die 3 Erben des Hofs. Ach, natürlich. Natürlich, Sie kennen die Verhältnisse nicht. Nun, ich verrate da kein Geheimnis, Herr Kommissar. Célestine war seinerzeit von den Eltern zur Alleinerbin eingesetzt worden. Quatre Bras gehörte ihr. Sie wissen, dass Célestine gelähmt war, ein Krüppel. Und sehen Sie, die Eltern wollten sie sicherstellen, sie sollte nicht von der Gnade ihrer Geschwister abhängen. Daher dieses vielleicht ein wenig ungerechte Testament. Erst im Fall von Célestines Tod sollten Pierre und Catherine zu gleichen Teilen den Hof erben. Dieser Fall ist jetzt eingetreten. Die beiden scheinen sich nicht sehr zu lieben, Pierre und Catherine. Lieben? Lieben. Die hassen einander wie die Pest. Das war überhaupt das Furchtbare da auf Quatre Bras. Einer hasste den anderen und Célestine, die Erbin, wurde wohl am meisten gehasst. Vor allem, weil sie kürzlich beschloss, Quatre Bras zu verkaufen und dann ein Heim zu ziehen, wo sie bessere Pflege finden würde, in ein Sanatorium. Ja, zugegeben, das war nicht sehr freundlich ihren Geschwistern gegenüber. Aber ich kann verstehen, dass sie dort heraus wollte, unter angenehmere Menschen. Ja, nun ist es ihr doch nicht mehr gelungen. Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Was? Jedes Wort, das Sie gesagt haben, das verdächtigt beide. Sowohl Pierre als auch Catherine. Ich habe Ihnen nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft gegeben, Herr Kommissar. Die Interessen meiner Klienten habe ich damit nicht verletzt, denn die Verhältnisse bei den Bridons sind in Ronceau bekannt. Das sollte kein Vorwurf sein, Herr Notar. Nur noch eine Frage. Woraus besteht eigentlich diese Erbschaft, um die es doch wohl zu gehen scheint? Nur der Hof? Oder ist noch Vermögen vorhanden? Vermögen? Quatre Bras ist Vermögen genug. Der wertvollste Hof hier in der Gegend. Nein, sonst kein Vermögen. Na, sagen Sie, was Sie wollen, Herr Kommissar. Celestines Mörder wird Pierre heißen. Oder Catherine, wenn Sie diesen Fall erst einmal gelöst haben. Oh ja, ich hätte den Fall gern gelöst, bevor die Herren aus Amiens hier erscheinen. Man hat ja so seinen Ehrgeiz. Aber Pierre oder Catherine? Catherine kann es nicht gewesen sein. Und für Pierre haben Sie selbst das Alibi geliefert. Darf ich noch ein Glas Tee haben, Herr Lavatis? Gerne, Herr Kommissar. Ich friere wie ein Schneider. Es war mehr Rum als Tee, aber es nützte auch nicht viel. Als ich eine halbe Stunde später im Bett lag, hatte ich 39 Fieber. Abends im Bett überdenke ich noch einmal alles, was so am Tage passiert ist. Wissen Sie, das ist so eine Angewohnheit von mir. Ich kann gut zuhören. Ich habe ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Ich behalte fast wörtlich, was jemand gesagt hat. Also, wie war das heute gewesen? Catherine Bridon schied völlig aus. Ein Mann war Celestines Mörder gewesen. Darüber waren wir uns einig, Dr. Lefebvre und ich. Also Pierre? Mit dem Bus um 6.25 Uhr war er in Ronceau angekommen. Dafür gab es zwei Zeugen. Mindestens 10 Minuten hat er für den Weg nach Quatre Bras gebraucht. Frühestens 5 Minuten nach 6:30 war er zu Hause gewesen. Und 5 Minuten vorher, um 6:30, hatte Catherine ihre tote Schwester gefunden. Stimmte das auch? Ja, gegen 6:45 war Catherine zur Polizei gekommen. Gegen 6:30 musste sie dann Quatre Bras verlassen haben. Also, Pierre konnte es nicht gewesen sein. Eine glatte Rechnung. Und wer kam sonst noch in Betracht? Kennen Sie das Gefühl, wenn man glaubt, etwas mit Händen greifen zu können, und dann entwischt es einem immer wieder? Wenn ich das Fieber gewesen wäre, vielleicht hätte ich in dieser Nacht den Fall Celestine Bridon gelöst, aber ich hatte 39 und war auch noch am nächsten Morgen durchaus nicht fieberfrei, als ich mich in meinem dicken Wintermantel auf den Weg nach Quatre Bras machte. Zu Fuß übrigens, denn die frische Herbstluft tat mir ganz gut. Hallo? Guten Morgen, Catherine. Guten Morgen, Kommissar Leroux. Schon wieder unterwegs? Ja, für unser einen gibt es keinen Sonntag, Catherine. Ist Pierre da? Bei den Kühen, drüben im Stall. Ich muss mit euch beiden sprechen. Ist der Gendarme noch im Haus? Martin hat die ganze Nacht über auf einem Stuhl vor Celestines Zimmer gesessen, der arme Kerl. Hat kein Auge zugemacht. Ach was, Dienst ist Dienst. Also, wir sprechen uns dann noch. Martin erwartete mich sehnsüchtig, tat mir leid. Ich konnte ihn noch nicht entlassen. Wir betraten das Mordzimmer. Celestine war mit einem Laken zugedeckt. Dafür hatte der Doktor noch gesorgt. Was ich zu tun hatte, war bald erledigt. Spurensicherung. Alles Nötige hatte ich mitgebracht. Puder auf die Eisenstange gestäubt, Puder auf die Klinke der aufgebrochenen Tür, mit einem Papier darüber hingefächelt. Auf der Türklinke eine Unzahl von Fingerabdrücken, die von Pierre, von Catherine, sogar noch von Celestine stammen konnten. Aber auf der Eisenstange nicht die mindeste Spur. Kein einziger Fingerabdruck. Sieh eine an. Der Mörder hatte sie abgewischt, oder? Er hatte Handschuhe getragen, hatte also gewusst, wie gefährlich Fingerabdrücke sein können. Was machen Sie denn da, Herr Kommissar? Ach, Catherine, ich hatte Sie gar nicht kommen hören. Ah, die Holzschuhe habe ich draußen gelassen. Am Sonntag will ich keinen Dreck im Haus. Pierre ist unten. Ja, dann kommen Sie mal. Ich bin hier oben fertig. Werden Sie ihn jetzt festnehmen? Pierre? Wen denn sonst? So fest sind Sie davon überzeugt? Ich habe mich die Nacht über in meiner Kammer eingeschlossen. Sie haben doch gesehen, wie er mir gestern an den Hals wollte. War auch ein bisschen Ihre Schuld, Catherine. Ich glaube, Sie werden jetzt eine große Überraschung erleben. Pierre wartet in der Wohnstube. Kommen Sie ruhig mit rein. Ich will nicht. Ich habe Angst. Also bitte, tun Sie, was ich Ihnen sage. Guten Morgen, Kommissar Leroux. Guten Morgen, Pierre. Entschuldigen Sie schon, wie ich aussehe. Ich war gerade im Stall. Ja, ja, immer fleißig. Herrschaften, was sind denn das für Moden? Seit wann trägt man Handschuhe bei der Stallarbeit? Hat Angst, sich die Finger schmutzig zu machen, der feine Herr. Ist ja nicht wahr. Vergangenen Winter habe ich mir die Hände erfroren. Und wenn das Wetter umschlägt, so wie jetzt, dann springt mir die Haut auf. Deshalb. Ja, richtig. Da muss man auch vorsichtig sein. Das sage ich auch. Soll es aussehen, wie es will. Aber ich an Ihrer Stelle würde die Handschuhe nicht nur bei der Arbeit tragen. Doch, die trage ich fast immer. Das fiel mir gestern Abend gar nicht auf. Ach, sehen Sie sich doch mal die Hände an, Herr Kommissar. Damit kann man sich doch nicht unter Menschen sehen lassen. Also ich habe noch in der Futterküche zu tun. Die Arbeit macht sich nicht von allein. Na gleich, gleich. Bleiben Sie mal hier. So, ihr beiden. Nun setzt euch mal ganz friedlich dahin. Na, neben denen setze ich mich nicht. Geben Sie Ihrem Bruder die Hand. Machen Sie Frieden mit ihm. Ich? Ja, ich weiß, was Sie jetzt denken, aber Sie irren sich gewaltig, Catherine. Pierre ist es nicht gewesen, kann es gar nicht gewesen sein. Wenn ich es Ihnen sage, können Sie es glauben. Catherine. Nein, ich glaube Ihnen nicht. Nun hören Sie mal gut zu. Pierre ist gestern wirklich erst mit dem Bus um 6:30 hier angekommen. Der Schaffner hat es bestätigt, Herr Lavertis hat es bestätigt. Ja, ja, das hatte ich ganz vergessen, Herr Kommissar. Lavertis war auch in dem Bus, aber bloß das letzte Stück. Das letzte Stück? Wie meinen Sie das? Stieg erst an der vorletzten Haltestelle ein. Wir sind dann noch zusammen ausgestiegen. Aha. Ja. Was sagen Sie nun, Catherine? Ich weiß ja nicht, ob es die Wahrheit ist. Pierre hat 2 Zeugen. Kinder, seid ihr dickköpfig. Los, Pierre, machen Sie den Anfang. Hm. Geben Sie Ihrer Schwester die Hand. Sagen Sie, dass Sie ihr verzeihen. Bin ihr doch gar nicht böse. Na? Catherine. Na also. Pierre, es tut mir so leid. Ja, schon gut, Catherine. Ich habe wirklich geglaubt, dass also, du... Also nur nicht wieder von vorn anfangen. Also das ist endlich aus der Welt. Und gut, dass es so ist. Ihr beide seid doch aufeinander angewiesen. Euch beiden wird der Ruf gehören. Dann müsst ihr doch zusammenhalten. Ihr wisst doch, dass ihr die Erben seid. So hat's im Testament gestanden. Wenn Celestine tot ist, dann sollen wir alles haben. Ja. Ja, ja, so hat es Herr Lavertis damals vorgelesen, als die Eltern tot waren. Dann bekommen wir den Hof und das Geld. Ja, also mit Geld dürft ihr wohl nicht rechnen. Lavertis sagte mir jedenfalls, dass kein Vermögen vorhanden ist. Nein? Da waren aber die Papiere, die Celestine von den Eltern geerbt hatte. Die müssen noch da sein, Herr Kommissar. Ich weiß nur, was mir Lavertis gestern Abend gesagt hat. Ich meine, da hat er aber nicht die Wahrheit gesagt. Ja, inwiefern nicht? Sehen Sie, Herr Kommissar, jeden Monat, gleich nach dem 1., da ist immer Herr Lavertis zu uns herausgekommen. Mhm. Zu Celestine. Er ist immer zu ihr ins Zimmer gegangen. Und sie haben sich eingeschlossen. Und hinterher hat Celestine immer Geld gehabt. Einmal hat sie zu mir gesagt, Lavertis bringt meine Zinsen. Ja, ja. Das werde ich vielleicht falsch verstanden haben. Wo Zinsen sind, da muss ja auch ein Vermögen sein. Also Kinder, wenn ihr nett seid, dann gebt ihr mir jetzt einen ordentlichen Schnaps. Mir ist ganz ekelhaft. Ich glaube, das Fieber kommt wieder. Sie sehen ja auch ganz jämmerlich aus. So. Ja, trinken Sie erstmal einen, Herr Kommissar. Und dann spanne ich an und fahre Sie nach Ronceau zurück. Nein, also wirklich, diese Erkältung machte mich noch ganz fertig. Mit 55 muss man vorsichtig sein. Und mit 38,5 Fieber gehört man einfach ins Bett. Aber man hat ja so seinen Ehrgeiz, nicht wahr? Wenn nun heute Mittag die Herren Polizeiinspektoren und Direktoren aus Amiens kamen, die Mordkommission, und ich konnte ihnen den Fall fix und fertig gelöst vorlegen, Augen würden die machen. Der Schnaps hatte mich ein bisschen auf die Beine gebracht. Also doch, Lavertis. Man wollte ja wissen, dass mit seiner Praxis nicht mehr viel los war, dass er Schulden hatte. Dass er nach einer Hypothek auf sein Haus suchte. Heute war Sonntag. Noch eine gute Stunde Zeit bis zum üblichen Kirchgang. Da traf ich ihn bestimmt zu Hause an. Ja? Herein, bitte. Lavertis. Augenblick noch, Kommissar. Ich bin gleich soweit. So? Und was haben Sie auf dem Herzen? Meinen Sie, sehen ja aus. Setzen Sie sich doch. Immer noch die Erkältung? Es ist ja auch das Wetter danach, nicht wahr? Tja, und was kann ich für Sie tun? Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, was Sie mir da gestern gesagt haben. Was meinen Sie damit? Es stimmt nicht, dass Celestine Bridon außer dem Hof kein Vermögen hinterlassen hat. Ich weiß nicht, wie Sie zu dieser Behauptung kommen. Aber ich weiß. An jedem Ersten haben Sie Celestine Zinsen gebracht. Wo ist das Kapital für diese Zinsen? Wenn Sie schon so viel wissen und wahrscheinlich von den Bridons erfahren haben, dann brauche ich die Interessen meiner Klienten nicht mehr zu schützen. Sonst wäre ich natürlich nicht befugt gewesen, Ihnen bis zur Klärung der Erbschaftsangelegenheit irgendwelche Mitteilungen über die Vermögensverhältnisse der Bridons zu machen. Sie verstehen? Nein, das verstehe ich nicht. Aber etwas anderes ist mir klar. Bitte? Ich meine, der Gedanke liegt nahe. Und versucht haben Sie es doch schon. Was? Das Vermögen der Bridons zu unterschlagen. Den Erben dieses Vermögen vorzuenthalten, das sie verwalten. Wenn ich kein Jurist wäre, würde ich Sie jetzt vor die Tür setzen, mein Lieber. Aber als Jurist sehe ich ein, dass der Gedanke an den Versuch einer Unterschlagung wirklich nahe liegt. Na, nun klappern Sie nicht gleich in Gedanken mit den Handschellen. Ich kann Ihnen das Gegenteil beweisen. Bitte, Herr Kommissar, kommen Sie mal hierher an die Schreibmaschine. Bitte, kommen Sie. Lesen Sie ruhig, was ich gerade schrieb, als ich kam. Ein Brief an Pierre und Catherine Bridon. Zusammen mit einer Aufstellung aller Papiere und Werte, die ich für Celestine verwahrte und verwaltete, weil sie ihren Geschwistern nicht über den Weg traute. Bitte. Entschuldigen Sie, aber der Verdacht lag wirklich sehr nah. Gewiss. Ich wäre ja auch nicht der erste Notar, der sich auf solche Weise bereichert. Wie? Aber nun sind Sie ja wohl beruhigt. Im Gegenteil. Man könnte annehmen, dass Sie diesen Brief nur geschrieben haben, weil Sie mich erwarteten. Als Rückendeckung für alle Fälle. Sie brauchten ihn ja nicht abzuschicken, nicht wahr? Hören Sie aber, bitte. Mein Verdacht könnte sogar noch weitergehen. Wer weiß, ob diese Aufstellung da vollständig ist, ob überhaupt noch alle Papiere vorhanden sind. Ob nicht Celestine misstrauisch geworden war und die Papiere von Ihnen zurückverlangt hatte. Nur sagen Sie nur noch, dass ich Celestine Bridon umgebracht Eben. Habe. Das ist ja lächerlich. Allerdings haben Sie das gleiche Alibi wie Pierre Bridon. Sie kamen ja beide mit demselben Bus aus Amiens. Sehen Sie? Nein, eben nicht aus Amiens. Sie stiegen ja erst an der vorletzten Haltestelle in den Bus. Kamen Sie da vielleicht von Quatre Bras? Wollten Sie sich durch die Fahrt in den Bus so etwas wie ein Alibi verschaffen? Leroux, ich bitte Sie, beruhigen Sie sich doch. Entschuldigen Sie, dieses verdammte Fieber. Kommen Sie, Kommissar, trinken Sie einen Cognac. Er wird Ihnen gut tun. Übrigens, diese verdächtige Busfahrt. Natürlich stimmt es. Ich stieg erst an der vorletzten Haltestelle zu. Hat Ihnen wohl Pierre Bridon erzählt. Und nun hören Sie zu, wie es war. Ich gehe gern spazieren. Wenn ich mein Büro in Amiens verlassen habe, gehe ich meist noch ein Stück die Landstraße nach Ronceau entlang und steige später in den Bus, wenn er mich unterwegs einholt. Gestern war es ähnlich.

dann war es ganz anders gewesen. Ja. Celestine wird mir sicher verzeihen, dass ich mir in ihrem Sterbezimmer eine Pfeife ansteckte. Ich muss rauchen, wenn ich klar denken will. Nach ein paar Zügen war sie wieder ausgegangen, die Pfeife. Aber das war egal. Jetzt wusste ich alles. Katharin! Katharin! Ist noch nicht so weit mit dem Essen. Der Braten braucht noch eine halbe Stunde. Ist gut. Setzen Sie sich doch so lange in die Wohnstube, Herr Kommissar. Ich habe noch in der Küche zu tun. Mach ich. Pierre, Sie könnten mir ein bisschen Gesellschaft leisten bis zum Essen. Ja, komm schon, Herr Kommissar. Ich hab mich bloß noch rasiert. Wir trinken dann einen, nicht wahr? Ihr Männer immer mit eurem Trinken. Lass die Finger davon, Pierre. Nachher redst du wieder dummes Zeug. Wir können uns auch ohne Schnaps einen gemütlichen Sonntag machen, denke ich. Kommen Sie, Herr Kommissar. Gehen wir in die Stube. Aber lassen Sie sich doch nicht aufhalten, Katharin. Wenn Sie in der Küche zu tun haben... Ach was, das Fleisch wird auch von selber gar. Ein Pernod, Herr Kommissar? Oder lieber ein Rotwein? Ja, lieber gar nichts. Katharin hat schon recht. Besser, wenn wir alle einen klaren Kopf behalten. Na, wollen wir uns nicht setzen? Jetzt ist aber niemand mehr oben bei Celestine. Ist nicht mehr nötig. Ich weiß jetzt, wer sie umgebracht hat. Und ihr wisst es doch auch. Wir? Ich weiß von nichts. Ihr braucht euch gar nicht so zu bemühen, erstaunte Gesichter zu machen. Ich weiß jetzt auch, dass ihr beide ganz großartige Schauspieler seid. Dieser Hass zwischen euch, dieses ewige Zanken, dieses Verdächtigen und Beschuldigen, ganz großes Drama oder eigentlich Tragikomödie. Und beinahe wäre ich drauf reingefallen. Hast du gehört, Pierre? Wir beide haben Theater gespielt, sagt der Kommissar. Das war ein schlechtes Stück, das ihr da gespielt habt. Nun hört mal zu. Es begann wohl damit, dass Celestine Quatre Bras verkaufen wollte. Und ihr hingt beide an dem Hof eurer Eltern. Das brachte euch dann auf den Gedanken, einen Mord zu erfinden, der keinem von euch nachzuweisen war. Das war wohl ihre Idee, Katharin, was? Ohne Komplimente. Sie sind nun einmal die Klügere. Ach. Jetzt soll ich es wohl doch gewesen sein. Nein, Katharin, Sie haben Ihre Schwester nicht umgebracht. Das hat Pierre besorgt. Ich? Ich bin es nicht gewesen. Sie wissen selbst, ich bin mit dem Bus um 6.25 Uhr gekommen. Das stimmt, um 6.25 Uhr. 10 Minuten später waren Sie hier im Haus. Um 6.35 Uhr. Und 5 Minuten vorher... war Katharin bereits zur Polizei gelaufen, um zu melden, dass jemand ihre Schwester umgebracht habe. Stimmt alles. Nur zu dieser Zeit lebte Celestine noch. Siehst du, Katharin? Ich habe gleich gesagt, Sie werden es herausfinden. Halt deinen Mund, du! Aber Katharin, das hat doch keinen Sinn mehr. Verstehen Sie ihn nicht? Ich weiß es. Um 6:30 liefen Sie zur Polizei, um einen Mord zu melden, der noch gar nicht geschehen war. Um 6:30. Als Sie von hier aus den Bus gesehen hatten, mit dem Pierre ankommen musste. 10 Minuten später war Pierre dann hier und hatte noch eine Viertelstunde Zeit, um dafür zu sorgen, dass nun auch wirklich ein Mord geschehen war. Natürlich hatte er nicht damit gerechnet, dass er noch die Tür aufbrechen musste, weil Celestine sich eingeschlossen hatte. Ja,